Music for the Gift. In Paris, auf einem Hausboot, arbeitet der amerikanische Komponist Terry Riley. Er hat Bänder aufgenommen mit Clubmusik des Trompeters Chet Baker und verfremdet dessen Trompete für seine große Komposition Music for the Gift. Im Petit Schubert am Boulevard de Montparnasse lauscht der junge Jean-Louis Chotin den neuen Klängen. Zitat: Mir war die Präsenz fabelhafter Frauen um die Musiker herum aufgefallen, was mich sehr beeindruckte. Darüber hinaus hatte ich in einem Jazzbuch von Hugues Panassier gelesen, dass Jazzmusiker nie früh morgens aufstehen, dass ihnen alles egal ist und sie in Kabarets leben, umgeben von wundervollen weiblichen Kreaturen. 20 Jahre später liest sich das etwas nüchterner. Chotin sagt: Die Arbeit ist erniedrigend. Wenn ich etwas mehr Temperament besäße, würde ich auf der Straße leben wie ein Clochard. Allerdings bin ich etwas kälteempfindlich und diese Abneigung gegen die Kälte konnte ich nie abschütteln. Ich habe sogar manchmal daran gedacht, Saxophon auf der Straße für Geld zu spielen. Heute bin ich sehr froh, es nicht getan zu haben. Einer der für mich interessantesten Funde in dem Buch von Serge Loupien, aus dem ich gerade zitiert habe, ist eine Aufnahme von Jean-Louis Chotin mit der Gruppe des Pianisten Jeff Gilson. Diese Aufnahme entstand in Deutschland für die Schallplattenfirma Saba, die sie später umbenannte in MPS. A Free Call. Thank you. Chotin mit der Gruppe von Jeff Gilson und A Free Call, produziert von Joachim Ernst Behrendt und nie auf CD aufgelegt. Chotin spielt 6 Monate lang mit Chet Baker, ziemlich oft auf amerikanischen Militärbasen zum Tanzen, selbst im Club Saint-Germain in Paris, 2 schnelle Stücke, dann ein langsames, dann wieder schnell. Das ist die soziale Funktion der Musik. Die Paare reiben sich aneinander und vielleicht trägt es zum Bevölkerungswachstum in Frankreich bei, sagt Chotin. Oft ist das Erste, was Musiker erzählen, dass sie bewegen wollen und dass es den Leuten doch bitte gefallen soll. Écoute, le gars qui jazzote, t'entends? Ah, comme il saxote, il est camé à zéro, coco and co. Au piano, celui qui pianote comme lui, c'est la coco, coco and co. Celui qui croque-note, c'est l'éther. Lui qui lui botte, t'as pas vu, il est KO, coco and co. Celui-là qui tapote, c'est un crack, c'est un pote. Lui, c'est la fleur de pavot, coco and co. C'est un dégât du Blue Note, mais lui, ça serait plutôt la Marie-Juana. Das war Serge Gainsbourg mit Coco and Co. aus dem Jahr 1964. Gérard Terrones vom Label Futura. Zitat: Die große Zeit von Saint-Germain-des-Prés reichte bis in die Mitte der 70er Jahre. Danach aber verschwand all das, weil zahlreiche Clubs dicht machten Le Chakipesh, Le Bidule, Le Riverside, Le Kentucky, sogar das Blue Note an den Champs-Élysées. Longtemps, Saint-Germain-des-Prés ne fut qu'un paisible quartier de la rive gauche. Un village, disait Léo Larguet. Comme dans beaucoup de villages, trois cafés s'étaient groupés autour de son clocher. On y buvait, on y parlait littérature, on y discutait politique. Mais dans le Saint-Germain-des-Prés de cette époque, on ne dansait pas et on veillait à peine. Puis, il se mit à pleuvoir sur Brest. Am 11. April 1947 eröffnet der Club Tabou in der Rue Dauphine 33. Von Beginn an sind Boris Vian, Trompete, und sein Bruder Alain, der Schlagzeuger, die Säulen dieses neuen Lokals. Saint-Germain-des-Prés wird das Epizentrum des Jazzlebens in Paris. Im Café des Flancs, im De Margaux, treffen sich Albert Camus, Raymond Queneau und viele andere. Und das Tabou ist ein winziges Bistrot, das noch nach Mitternacht geöffnet hat. Die beiden Besitzer willigen irgendwann ein, dass daraus ein Nachtclub mit Jazz wird. Es ist der Moment, in dem der Jazz auf den Existenzialismus trifft, wo Sartre Miles Davis ermutigt, Juliette Gréco zu heiraten, in die der Jazz-Trompeter sich verliebt hatte. Der Zigarettenqualm ist so dicht wie der Londoner Nebel, sodass man praktisch nichts mehr sehen kann. Je bois systématiquement pour oublier les amis de ma femme. Je bois systématiquement pour oublier tous mes emmerdements. Je bois n'importe quel jaja, pourvu qu'il fasse ses 12 degrés 5. Je bois la pire des vinasses, c'est dégueulasse, mais ça fait passer le temps. La vie est-elle tellement marrante, la vie est-elle tellement vivante, je pose des questions. La vie vaut-elle d'être vécue, l'amour vaut-il qu'on soit cocu, je pose des questions. Oh, quelle personne ne répond, et je bois systématiquement pour oublier le prochain jour du terme. Je bois systématiquement pour oublier que je n'ai plus 20 ans. Je bois sans y prendre plaisir, pour être sous, pour ne plus voir ma gueule. Je bois dès que j'ai des loisirs, pour pas me dire qu'il faudrait en finir. Das war der Schauspieler Serge Reggiani, der auch ein interessanter Chansonnier war, mit einem Chanson von Boris Vian, Je bois, ich trinke, um den Freund meiner Frau zu vergessen. Im Juni 1948 eröffnet in der Nähe zum Tabou, das wir eben erwähnten, ein weiteres berühmtes Lokal, der Club Saint-Germain in der Rue Saint-Benoît 13. Geräumiger und komfortabler als der feuchte Keller, in dem das Tabou sich befindet. Während eines Gastspiels in der Salle Pleyel hat Boris Vian Duke Ellington eingeladen, anschließend in den Club zu kommen, und viele drängen sich draußen, um nur einen Blick des Duke zu erhaschen. 3 Jahre später verschenkt der todkranke junge Boris Vian schweren Herzens seine Trompete. Das schreibt Serge Lupien in seinem Buch La France Underground, Free Jazz, Rock und Pop in den 60er und 70er Jahren. Was ich nicht wusste, ist, dass auch Boris Vian ein Anhänger der Pataphysik war, der Soft Machine in Großbritannien frönten, und auch ihr Gitarrist David Allen, der später die Gruppe Gong in Frankreich zum Erfolg führte. Hören wir doch mal beide, Boris Vian und dann Gong. Pour vous donner un détail personnel, je suis venu à la pataphysique vers l'âge de 8 ou 9 ans en lisant une pièce de Robert de Flair et de Caillavet qui s'appelle La Belle Aventure. C'est vraiment le dernier endroit où on peut s'attendre à en trouver quand on n'est pas pataphysicien. Mais elle contenait notamment cette réplique qui était à la création dans la bouche de Victor Boucher et que je vous donne pour conclure ce petit entretien préalable. Je crois qu'elle peut initier tout le monde très aisément et très rapidement à la pataphysique, et c'est la suivante. Je m'applique volontiers à penser aux choses auxquelles je pense que les autres ne penseront pas. Foto dieser Musikkommune ist auf dem Buchtitel von La France Underground von Serge Lupien zu sehen. Das waren Gong mit David Allen und Radio Gnome Invisible. Im Dezember 1965 meldet die französische Monatszeitschrift Jazz Magazine, 2 Monate vorher habe ein Treffen stattgefunden mit 5 Musikern um den Pianisten François Tusk im Théâtre de la Comédie des Champs-Élysées. Beteiligt waren François Janot, Tenorsaxophon und Flöte, Michel Portal, Klarinette und Bassklarinette, Bernard Vité, Trompete, Bernard, genannt Beb, Guérin, Kontrabass und Charles Saudray, Drums. Es ging darum, die erste französische Free-Jazz-Platte aufzunehmen. So lautete dann auch der Titel dieses heute berühmten Albums von 1965. Das Album beginnt mit einem Stück, das übersetzt heißt Automatische Beschreibung einer öden Landschaft, Description automatique d'un paysage désolé. Thank you. Free Jazz von François Tusk 1965 mit dem heute noch sehr aktiven Michel Portal an der Bassklarinette. Ornette Coleman hatte mit seinem gleichnamigen Vorgängeralbum Free Jazz gezeigt, dass es nicht nur möglich, sondern geradezu notwendig war, etwas anderes zu machen als das Übliche. Es gab aber überhaupt keine Beziehung zwischen Ornettes Musik und unserer, erklärt François Tusk, außer dem Vorsatz, alles in Frage zu stellen. Das Album Free Jazz, Made in Paris, erscheint beim kleinen unabhängigen Plattenlabel des Schauspielers und Chansonsängers Marcel Mouloudji, der aus der Kabylei stammt und mit Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir befreundet ist. Die Sängerin Colette Magny hatte Mouloudji überredet, dieses Album von François Tusk herauszubringen. Nur 2, vielleicht 3 Stunden hatte die ganze Aufnahme gedauert. Mouloudji war nicht mit dabei und François Tusk ist sich heute nicht sicher, dass der Sänger das Album überhaupt jemals gehört hat. Der Saxophonist François Janot relativiert die vermeintliche Pionierarbeit. Die Platte heißt Free Jazz, nach schön. Sie hat ein bisschen für Furore gesorgt, aber so free ist sie nicht. Eigentlich überhaupt nicht. Die Stücke von Tusk sind gut, aber es gibt ein Thema, eine Tonart, wir spielen Soli, wir wiederholen das Thema, wie gewöhnlich. Und jetzt noch einmal Bernard Lubat, abstrakter Ex-Bolschewik aus der Gascogne, genauer aus Uzest, Meister im Ein-Mann-Geräusch-Orchester an Drums, Percussion, Klavier, Akkordeon, Vibraphon. Hier ist eine frühe Komposition von ihm für eine ganz kurzlebige Gruppe, Les Prospections. Thank you. machte damals den Eindruck, die offiziellen Plattenfirmen ignorieren diese Musik, die aktuell entsteht, kommentiert der Produzent Jean-Jacques Pissot die Lage zu jener Zeit. Ihre Hauptaktivität beschränkt sich auf Wiederveröffentlichungen. Ganz allein gelingt es mir, die Musiker zu unterstützen, während bei den großen Plattenfirmen alles anders strukturiert ist. Als würde sie die Anstrengung verschrecken, neue Talente zu fördern. Was die unabhängigen Labels nicht verstehen, ist, dass man von der Persönlichkeit jedes Einzelnen abstrahieren und gemeinsame Sache machen muss. Das wäre die logischste Lösung. Thank you. Das war La Morvien aus einem Album der Sängerin und Songschreiberin Brigitte Fontaine mit ihrem Kollegen Areski Belkacem aus dem Jahr 1973. Davor hörten sie A René, eine Widmung an René Thomas, den belgischen Gitarristen, gespielt von Eddie Louis an der Orgel und am Klavier. Die Radio nach Jazz im Deutschlandfunk stellt Ihnen heute eine Tonspur vor zu dem großen Buch, das Serge Loupien, viele Jahre Musikkritiker bei der Pariser Tageszeitung Libération, geschrieben hat. Das Buch heißt La France Underground. Barney Whelan ist in Nizza geboren, der Vater ein jüdisch-amerikanischer Zahnarzt, die Mutter eine monegassische Comtesse. 1940 besitzt die Familie Whelan die Umsicht, in die USA auszuwandern, wo sie während des ganzen Zweiten Weltkriegs bleiben. Der junge Bernard Jean, genannt Barney, hat eine Passion für den Rennsport. 25 Jahre nach dem Album Auto Jazz erscheint Le Grand Cirque, das auf dem Coverfoto den Rennfahrer Stirling Moss zeigt, ein Champion ohne Krone. Auf Auto Jazz, das ist wirklich die Gruppe Barney Whelans, erklärt der Pianist François Tusk. Nachdem wir das Album in Deutschland aufgenommen hatten, bekamen wir ziemlich viele Auftritte. Dann kam der Mai 68 und wir haben uns zerstritten. Wir waren alle für die Studentenrevolte, nur Barney war dagegen. Dann hat er uns alle gefeuert. Man darf nicht vergessen, er war Monegasse. 1967 ist Barney Whelan mit einer Nagra zur Stelle, um den großen Preis von Monaco aufzunehmen. Nach dem tödlichen Unfall des Rennfahrers Lorenzo Bandini beschließt Whelan, die Klänge zu benutzen, die er aufgenommen hat, transformiert zu einer Tonspur. Und diese Klänge mischen sich in die hauptsächlich improvisierte Musik seines Quartetts. Es ist das erste Mal, dass in Frankreich ein Jazzmusiker sich Pierre Schaeffers Musik konkret annähert. Der Free Jazz schmeichelt nicht dem Ohr, er provoziert es. Alain Kirilli. Thank you. Im Februar 68 ist François Tusk beteiligt an dieser Quartettaufnahme von Barney Whelan für das deutsche MPS-Label mit dem Jazzhistoriker Joachim Ernst Behrendt als Produzent. Der Titel Auto Jazz Tragic Destiny of Lorenzo Bandini spielt an auf das tragische Unglück des Rennfahrers am 7. Mai 1967, als der italienische Champion beim Großen Preis von Monaco ums Leben kam. Sein Ferrari hatte sich gedreht und sofort Feuer gefangen. Comédie de l'amour. Qui suis-je? Qui es-tu? C'est la nuit. Lorsque nous avons fini de consommer nos restes de silence, tu t'endors doucement, je te regarde un peu. Je me lève et avant de partir, je respire profondément auprès de toi. Pour garder quelque chose encore sur le palier, souvent je reste le dos à la porte. Je ne prends pas l'ascenseur dehors. Je marche lentement sans changer de trottoir. Plus loin, un ami me demande comment ça va. Je sens que déjà l'odeur de la rue s'est déposée sur moi. Ne pas voler. Ne pas voler. Sans mêler ou s'embrasser. Et sans les bras.